Deutschlandfunk. Kommentar. Seit einer guten Stunde gilt die zwischen Washington und Moskau ausgehandelte Waffenruhe für Syrien. Eine Wende zum Guten in dem blutigen Konflikt? Eher nicht, meint Björn Blaschke und befürchtet, dass die USA sogar zu Erfüllungsgehilfen Präsident Assads werden könnten. Ganz sicher wird es Rückschläge geben, Querschüsse, die die Waffenruhe in Frage stellen. Denn das russisch-amerikanische Übereinkommen ist so kompliziert, dass es eigentlich scheitern muss. Nur ein Beispiel. Wenn es, das sagte wörtlich der amerikanische Außenminister John Kerry, wenn es eine echte Verringerung von Gewalt gibt, dann wollen die USA und Russland nach 7 Tagen eine gemeinsame Einsatzzentrale einrichten, Terroristen identifizieren und koordiniert gegen sie vorgehen. Beim IS ist klar, den sieht fast jeder als Terrorgruppe, aber die Jabhat Fatah al-Sham? Über sie gehen die Meinungen weit auseinander. Nur noch einmal zur Erinnerung. Die Jabhat Fatah al-Sham, die frühere Nusra-Front, war zu Beginn des Krieges in Syrien ein kleiner Haufen von Islamisten, die Al-Qaida nahestanden. Damals hatten unter anderem die USA immer wieder erklärt, sie würden die sogenannte moderate, freie syrische Armee, kurz FSA, in deren Kampf gegen das Regime von Bashar al-Assad unterstützen. Was sie allerdings nicht einmal halbherzig taten. Deshalb sind viele FSA-Kämpfer im Laufe der Jahre zur Nusra-Front gegangen, die aus irgendwelchen dunklen Kanälen echte Unterstützung erhielt. Auf diese Weise wuchs die Nusra, die heutige Jabhat Fatah al-Sham. Heute ist sie die führende Kraft im Kampf um Aleppo gegen die Regimetreuen. Und ihr zur Seite stehen andere Rebellenmilizen, mehr als ein Dutzend, manche gelten als moderat. Und die wollen die USA binnen 7 Tagen davon überzeugen, dass sie sich von der Ex-Nusra distanzieren, damit amerikanische und russische Kampfjets die Terroristen in Ruhe bombardieren können? Das dürfte schwer werden. Schwerer dürfte es nur noch sein, die breite Bevölkerung davon zu überzeugen. Die Führung der Ex-Nusra mag der Ideologie von Al-Qaida immer noch nahestehen. Ihre durchschnittlichen Kämpfer hingegen sind eher durchschnittliche Syrer, die in der durchschnittlichen Bevölkerung verankert sind. Man muss sich das noch einmal klar machen. Erst unterstützen die USA sogenannte moderate Milizionäre nicht und treiben sie damit in die Arme von islamistischen Terroristen. Dann erklären die USA alle Nusra-Kämpfer per se zu Terroristen und wollen sie jetzt, koordiniert mit Russland, bombardieren. Präsident Bashar al-Assad dürfte sich ins Fäustchen lachen. Seit 5 Jahren bekriegt er große Teile der eigenen Bevölkerung, sagt aber immer wieder, dass er nur Terroristen bekämpfe. Wenn nun die Waffenruhe tatsächlich halten sollte, wenn, dann könnten die USA zu Erfüllungsgehilfen Assads werden.